Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio. Soundcheck. Heute Musik mit dem ganz speziellen Beat aus New Orleans. Und dabei zwei längere Konzertmitschnitte von den Neville Brothers. Am Mikrofon ist Rainer Blome. Die Neville Brothers mit Caravan von ihrer CD Nevillization aus dem Jahre 1985. für viele die beste ihrer gesamten Karriere. Wenn es eine Gruppe gibt, die den modernen New Orleans-Sound verkörpert, dann ist das die Band der fünf Neville-Brüder, die bei ihren Konzerten immer ein ganzes Feuerwerk von Musikalität und Spielfreude loslassen. Davon können wir uns später überzeugen, hier aber zuerst mal die Band, aus denen die Neville Brothers Band hervorgegangen ist und die in den 70ern selbst so eine Art Kultband gewesen ist. Die Meters, unter anderem mit Art Neville an den Keyboards, Leo Nocentelli Gitarre und Cyril Neville Percussion. We'll be right back. Das war zum Schluss der Bassist der Meters, George Porter Jr., mit seiner eigenen Band von 1990 und mit dem Titel Woogie Boogie. Während die Neville Brothers die New Orleans-Szene seit den 80ern beherrschen und die Meters in den 70ern tonangebend waren, gibt es einen Musiker, der seit den 60er Jahren in New Orleans eine Art Ausnahmeerscheinung ist und auch von Rockmusikern außerhalb New Orleans respektiert wird. Arthur McRabinack alias Dr. John, seines Zeichens Sänger, Pianist sowie Komponist und Arrangeur. Hier ist er zusammen mit den Meters und Right Time, Wrong Place. I told you every single day. Die Meters nochmal, und zwar mit ihrem Stück Trip. So, wir kommen nun zum Konzertmitschnitt von den Neville Brothers, und es handelt sich dabei um Konzerte, die in den USA, Europa und Israel stattgefunden haben, und zwar bei ihrer Welttournee 1993. Wir hören die Titel im Zusammenschnitt Voodoo, Vedila und Junkman, doch beginnen wollen wir mit Shake Your Tambourine. Die traditionelle Eröffnungsnummer bei allen Neville-Konzerten. Good evening, Planet Earth! Will you please welcome the heart and soul of New Orleans, the mighty, mighty Neville Brothers! Come on, take y'all down to New Orleans. Uptown 13 Wall. Home of the wild Chapultepec Mardi Gras Indians. Yeah. paws on the table and they're facing down. We all got a hand to play, ain't no backing down. Aces up your sleeve, they ain't gonna do no good. But the joker's still in play, it just might come your way. Crossing their brothers and sisters, and they mess them around, pulling the wool over their eyes. But the dealer we can't fool, they put the cards in the play, and they know what me and you holding all the time. Listen to me, hear what I say. Ever fall in love again. never, ever fall in love again. Oh, I sold my heart to the joke man. Oh, yes, I did. I sold my heart to the joke man. Like a melodrama. Simple manner. Well, you know love, oh, lady love, play the leading part. Well, well, well. And though we still having, oh, happy, a happy end. Oh, here I am, all alone, with a broken heart. I sit alone and I cry, girl. Die Neville Brothers mit vier Titeln von ihrer CD Live on Planet Earth. Ich verweise schon mal auf die zweite Stunde hier im DLF Soundcheck ab 5 nach 2. Da gibt es dann noch mehr live von den Neville Brothers zu hören. Hier und jetzt aber eine jener Brassbands, die bei ihren Straßenparaden den sogenannten Laid-Back-Rhythmus erfunden haben und der so typisch für die Musik von New Orleans ist. Diese Brassbands und ihr Anhang zogen immer zwei Schritte vor und einen zurück durch die Straßen. Second Line Rhythm wird dieser Rhythmus auch genannt. Hier ist eine der modernen New Orleans Brassbands, die inzwischen auch Einflüsse aus Funk und Rock verarbeiten, die Rebirth Brass Band mit Kickin' It Live. We'll be right back. Ja, während hier die Meters mit ein paar Takten zu hören sind, hier nochmal der Hinweis auf den zweiten Teil von Soundcheck. Nach den Nachrichten gibt's also ab 2:05 mehr Musik aus New Orleans.